Et permis, Monsieur le Major. Was ist das? Will das zu uns? Parbleu, ich bin unrichtig. Mais non, ich bin nicht unrichtig. C'est sa chambre. Ganz gewiss, gnädiges Fräulein, glaubt dieser Herr den Major von Tellheim noch hier zu finden? Le Major de Tellheim, juste ma belle enfant, c'est lui que je cherche, où est-il? Er wohnt nicht mehr hier. Der Herr Major hat die Güte gehabt, mir sein Zimmer zu überlassen. Ah, voilà, c'est politesse. C'est un très galant homme que ce Major. Wo er indes hingezogen, wahrhaftig, ich muss mich schämen, es nicht zu wissen. Ihre Gnade nicht wisse. Oh, c'est dommage. J'en suis fâché. Ich hätte mich allerdings danach erkundigen sollen. Freilich werden ihn seine Freunde noch hier suchen. Ich bin sehr von seinen Freunden, Ihre Gnade. Ich hätte ihn zu Spreck sehr notwendig. Ich komme ihm bringen eine Nouvelle, davon er sehr fröhlich sein wird. Mademoiselle parle français, mais sans doute, tel que je la vois, la demande était bien impolie, vous me pardonnerez, mademoiselle. Mein Herr. Nicht? Sie sprechen nicht Französisch, Ihre Gnade? Mein Herr, in Frankreich würde ich es zu sprechen suchen, aber warum hier? Ich höre ja, dass Sie mich verstehen, mein Herr. Und ich, mein Herr, werde Sie gewiss auch verstehen. Sprechen Sie, wie es Ihnen beliebt. Gut, gut. Ich kann auch mich auf Deutsch explizieren. Sachez donc, mademoiselle, Ihre Gnade soll also wissen, dass ich komme von die Tafel bei der Minister. Minister von, wie heißt der Minister da draußen, in die lange Straße, auf die breite Platz? Ich bin hier noch völlig unbekannt. Nun, die Minister von Kriegsdepartement. Da habe ich zu Mittag gespeisen, ich speisen à l'ordinaire bei ihm, und da ist man gekommen reden auf der Major Tellheim, et le ministre m'a dit en confidence, car son excellence est de mes amis, il n'y a point de mystère entre nous, seine Exzellenz, will ich sagen, haben mir vertraut, dass die Sache von unserem Major sei auf den Point zu enden und gut zu enden. Er habe gemacht einen Rapport an den König und der König habe darauf resolviert, tout à fait en faveur du Major. Monsieur m'a dit son Excellence, vous comprenez bien que tout dépend de la manière dont on fait envisager les choses au roi et vous me connaissez. Oh, cela fait un très joli garçon que ce Tellheim. Et ne sais-je pas que vous l'aimez, les amis de mes amis sont aussi les miens. Was sagt Ihre Gnade hierzu, nicht wahr? Das ist ein braver Mann. Er hat mir au reste versichert, wenn der Major nicht schon bekommen habe, une lettre de la main, einen königlichen Handbrief, dass er heute infailliblement müsse bekommen einen. Gewiss, mein Herr, diese Nachricht wird dem Major von Tellheim höchst angenehm sein. Ich wünschte nur, ihm den Freund zugleich mit Namen nennen zu können, der so viel Anteil an seinem Glücke nimmt. Meinen Namen wünscht Ihre Gnade? Vous voyez en moi, Ihre Gnade sehen mich, le chevalier Rico de la Marlinière, Seigneur de Prétoval, la branche de Brandor. Ah, Ihre Gnade, c'est verwundert, mich aus einer so groß Familie zu hören, qui est véritablement du sang royal. Il faut le dire, je suis sans doute le cadet le plus aventureux que ma maison n'a jamais eu. Ich dien von meinem 11. Jahr. Eine Affäre d'honneur machte mich fliehen, darauf habe ich gedient seiner päpstlichen Heiligkeit, der Republik San Marino, der Kronpolen und der Staatengeneral, bis ich bin worden gesogen hierher. Ah, mademoiselle, que je voudrais n'avoir jamais vu ce pays-là. Hätte man mich gelass im Dienste von den Staatengeneral, so müsste ich nun sein aufs wenigste Oberst. Aber so, immer und ewig Kapitän geblieben. Und nun gar sein, ein abgedankter Kapitän. Das ist viel Unglück. Oui, mademoiselle, me voilà réformé par la mise sur pavé. Ich beklage Sie sehr. Ah, oh, vous êtes bien bonne, mademoiselle. Nein, man kennt sich hier nicht auf den Verdienst. Einen Mann wie mich zu reformieren. Einen Mann, der sich noch dazu in diesem Dienst hat ruiniert. Ich habe dabei zugesetzt mehr als 20.000 Livres. Was habe ich nun? Tranchons le mot, je n'ai pas le sou, et me voilà exactement vis-à-vis du rien. Es tut mir ungemein leid. Oh, vous êtes bien bonne, mademoiselle. Aber, wie man pflegt zu sagen, ein jeder Unglück schleppt nach sich seine Brüder, so mit mir arrivier. Was ein honnête homme von meiner Extraktion kann anders haben für Ressource als das Spiel. Nun hab ich immer gespielt mit Glück, solange ich hatte nicht vonnöten der Glück. Nun, ich hätte ihr vonnöten, ah, mademoiselle, je joue avec un guignon qui surpasse toute croyance. Seit 15 Tagen ist vergangen keine, wo sie mich nicht habe gesprengt. Noch gestern, sie hat mich gesprengt. Dreimal. Je sais bien qu'il y avait quelque chose de plus que le jeu, car parmi mes pontes, il y avait certaines dames, ich bin nichts weiter sagen. Man muss sein galant gegen die Damen. Sie haben auch mich heute invitiert, mir zu geben Revanche, mais vous m'entendez, mademoiselle? Man muss erst wissen, wovon leben, ehe man kann haben, wovon zu spielen. Franziska, der Mann dauert mich im Ernste. Ob er mir es wohl übel nehmen würde, wenn ich ihm etwas anböte? Der sieht mir nicht danach aus. Gut. Mein Herr, ich höre, dass Sie spielen, dass Sie Bank machen. Ich muss Ihnen bekennen, dass ich gleichfalls das Spiel sehr liebe. Ah, tant mieux, mademoiselle, tant mieux. Tous les gens d'esprit aiment le jeu à la fureur. Wären Sie wohl geneigt, mein Herr, mich in Gesellschaft zu nehmen, mir einen Anteil an Ihrer Bank zu gönnen? Comment, mademoiselle? Vous voulez être de moitié avec moi, mais de tout mon cœur. Fürs Erste nur mit einer Kleinigkeit. Hier habe ich, was ich unlängst gewonnen, nur 10 Pistolen. Ich muss mich zwar schämen, so wenig... Ah, donnez toujours, mademoiselle, donnez. Ich kann aber nicht dabei sein, wenn Sie spielen, mein Herr. Was braucht ihr auch nicht dabei zu sein? Wir anderen Spieler sind ehrliche Leute untereinander. Wenn wir glücklich sind, mein Herr, so werden Sie mir meinen Anteil schon bringen. Sind wir aber unglücklich? So komm ich holen Rekruten. Nicht wahr, Ihre Gnade? Auf die Länge dürften die Rekruten fehlen. Verteidigen Sie unser Geld daher, jawohl, mein Herr. Wofür sehe ich Ihre Gnade an? Für eine Einfallspinsel? Für eine dumme Teufel? Verzeihen Sie mir. Je suis des bons, mademoiselle. Savez-vous que cela veut dire? Ich bin von dir ausgelernt. Aber doch wohl, mein Herr. Je sais monter un coup. Je file la carte avec une adresse. Je fais sauter la coupe avec dextérité. Sie werden doch nicht, mein Herr. Was nicht, Ihre Gnade, was nicht? Donnez-moi un pigeonneau à plumé. Falsch spielen? Betrügen? Comment, mademoiselle? Vous appelez cela betrügen? Corriger la fortune, l'enchaîner sous ses toits, être sûr de son fait. Das nennt die Deutsch betrügen. Betrügen. Oh, was ist die Deutsch Sprache für ein Armsprach? Für ein Plumpsprach? Nein, mein Herr, wenn Sie so denken... Laissez-moi faire, mademoiselle, und seien Sie ruhig. Was gehen Sie an wie ich spiel? Genug, morgen entweder sehen mich wieder Ihre Gnade mit 100 Pistolen. Oder seh mich wieder gar nicht. Votre très humble, mademoiselle. Votre très humble. Ich wünsche das Letzte, mein Herr. Das Letzte.